Lies jetzt die Aufgabe 13. Aufgabe 13. Hallo Klaus, wie geht es dir? Es geht so. Eigentlich nicht so gut. Ich habe Halsschmerzen. Möchtest du einen Sirup, Halstabletten oder einen leckeren Tee? Wozu raten Sie mir? Probier erst mal den Tee. Und wenn es dir nach einem Tag nicht besser geht, nimmst du dann den Sirup und die Halstabletten.